of shield and bill, hide the life of him. Gilgadin, I beg, Martyr, this be proven thing. Ding and bill, I train a flea, on the ship the light. Hell it is, hell of their belt, on shame for that so light. Gerda, Gerda, O Tola, Mari, Mari. Gerda, Gerda, O Tola, Mari. Schöne Mädchen gibt es wohl auf der weiten Welt. Doch von allen, die ich sah, keine mir gefällt, eine nur mein Herz regiert, ohne Sorg und Mühe. Das ist meine kleine Gerda, Ursula Marie. Gerda, Gerda, Ursula Marie, Marie. Gerda, Gerda. Eine andere mag ich nicht, denn ich liebe dich. Gerda Ursula Marie, das verschwöre ich.